Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Wie entsteht Zukunft? Wie kommt das Neue in die Welt? Einfach, weil jemand eine gute Idee hat und dann alles ganz nach Plan läuft? Oder entsteht Zukunft eher, weil das Alte nicht mehr funktioniert und sich das Neue schlicht Bahn bricht, nicht mehr aufzuhalten ist, einfach weil die Zeiten sich verändert haben? Jetzt oder nie! Demokratie! Jetzt oder nie! Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ab sofort, es geht. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Über Jahre waren sich Sozialwissenschaft und Wissenschaft sicher, den Lauf der Zeit in der Hand zu haben. Zukunftsforscher entwarfen ein Szenario nach dem anderen, wie das Übermorgen aussehen sollte. Sie waren felsenfest davon überzeugt, dass Zukunft einfach nur in der Fortschreibung der Vergangenheit besteht und kalkulier- und planbar wird, wenn man nur alle Faktoren einschließt. Und wurden doch alle überrollt von der Dynamik unvorhersehbarer Ereignisse. Ob es der überraschende Fall der Mauer samt rasanter Wiedervereinigung war, der Zusammenbruch der Diktaturen im Osten oder der Kollaps der Apartheid in Südafrika. Zukunft wurde immer weniger kontrollierbar, je komplexer und schneller die Gegenwart wurde. Und die modernen Wissenschaften, rund um Komplexität und Chaos, wussten auch bald warum, sagt der ungarische Pionier der allgemeinen Systemtheorie Erwin Laszlo. Wir haben diesen Umbruch in Osteuropa erlebt. Wir haben Umbrüche erlebt beim Ende des Zweiten Weltkriegs, bei der Dekolonisierung, der Schaffung der Dritten Welt. Man sieht, wenn ein System so gestresst ist, dass es dann sich nicht mehr erhalten kann, dann kommt es zu einer radikalen Veränderung. Dann dieses System kommt in eine sogenannte Bifurkationsphase, das heißt eine turbulente Phase, kommt ein Chaos. Und diese Situation stellt dann die Alternative. Entweder das System bricht zusammen und verschwindet oder reorganisiert, restrukturiert sich auf eine andere dynamische Ebene. In diesen Momenten der größten Unsicherheit, der höchsten Turbulenz, der tiefsten Krise entscheidet sich die Zukunft, sagen die Wissenschaftler. Dabei müssen solche Situationen nicht immer nur in Chaos, Zerstörung und Verzweiflung kippen. Genauso gut kann der Zusammenbruch gestresster Systeme dazu führen, dass sich etwas Stabileres auf einer höheren Ebene neu einpendelt. Dann sprechen die Spezialisten in fast schon paradoxen Begriffen von positiver Desintegration, von dunklem Optimismus oder kreativem Zerfall. Aus den revolutionären Erkenntnissen der neuen Wissenschaften spricht ein ganz anderes Weltbild als das der letzten 500 Jahre. War doch alle Forschung seit der Aufklärung davon angetrieben, durch immer feinere Erkenntnis und immer mehr Wissen das Mysterium der Zukunft entschlüsseln zu können. Doch der klassische Determinismus, der davon ausging, dass man durch viel Wissen in eine schon festgelegte Zukunft schauen könne, ist überholt. Das Gegenteil trifft zu, sagt der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, Schüler und Nachfolger von Werner Heisenberg. Die Zukunft liegt nicht fest, die Zukunft ist offen. Und ich interpretiere das auch so, die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Jeden Augenblick wird eigentlich die Zukunft selbst wieder geformt. Und mir als Beteiligten kommt die Möglichkeit zu, auch hier einzugreifen, die Zukunft auf eine gewisse Weise neu zu formen. Die Zukunft, so weiß man heute, ist kaum zu kalkulieren. Komplexe Systeme, seien es Lebewesen, große Technologien oder Gesellschaften, sind hochempfindlich und können auf minimale neue Einflüsse mit maximalen Folgen reagieren. Dabei reagieren sie, so nennt es die Wissenschaft, nicht linear, Mit anderen Worten, was jahrelang und bis gerade eben noch stabil und fast unveränderlich erschien, kann im nächsten Moment kollabieren. Sicher ist da kaum noch etwas, vorausgesagt werden kann fast nichts mehr. Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. Solange die kulturelle Entwicklung im Zeitlupentempo geschah, war das Morgen fast immer wie das Heute und das Gestern. Heute allerdings gehen Schätzungen davon aus, dass sich der globale Wissensstand alle 7 Monate verdoppelt. Damit hat er sich in gut einem Jahr vervierfacht, in 5,5 Jahren aber schon um das 64-fache vermehrt. Wie soll man da auch nur 10 Jahre weit planen? Weil der Mensch aber immer noch glaubt, alles unter Kontrolle zu haben, schafft er statt Ordnung immer mehr Chaos. Deshalb häufen sich die Krisen und summieren sich in ihrer Wirkung, sagt der Systemtheoretiker Erwin Laszlo. Die einzige Aussage, die man machen können, wenn wir so weitermachen wie bisher, sagen wir die letzten 50 Jahre, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr als 10, 15 Jahre eine Ordnung aufrechthalten können. Dann häufen sich die Krisen. Aber es ist möglicherweise schon viel früher da. Also es geht Richtung Zusammenbruch. Wenn man diese Idee im Kopf hat, damals spürt sich ja, wir leben in, was die Chinesen genannt haben, interessante Zeiten. Zeiten des großen Umbruchs. Sehr große Gefahr, aber sehr große Opportunität. Übrigens die Chinesen mit Wei Jin sagen, Wei bedeutet Gefahr und Ji bedeutet neue Möglichkeiten. In diesem Spannungsfeld zwischen Gefahr und Chance bewegt sich die Menschheit auf dem Weg in die Zukunft. Pessimisten sehen den Menschen schon längst als hilflosen Steuermann an Bord eines im Sturm schlingernden Supertankers. Optimisten verweisen darauf, dass in Momenten des Chaos die besten Chancen liegen, das Ruder herumzureißen. Die Zukunftsforscherin Elisabeth Sartouris versucht, beides zu sehen. We have this crisis of ecosystem destruction. Wir stehen heute vor einer Situation, in der Ökosysteme zerstört werden, in der wir uns an ein verändertes Klima anpassen müssen und in der wir zugleich den ökonomischen Zusammenbruch des ganzen Systems erleben, das wir in den letzten 100 Jahren aufgebaut haben. Was da also passiert, ist ein Zusammenfluss von krisenhaften Entwicklungen. Diese Konvergenz von Krisen, die zur gleichen Zeit in ein kritisches Stadium gehen, zwingt uns wirklich, alle grundlegenden Gewohnheiten unserer bisherigen Lebensweise radikal in Frage zu stellen. Das reicht von der Art des Geldes, das wir benutzen, über die Form der Ökonomie, die wir erhalten wollen, bis hin zu der Art, wie wir neue Technologien entwickeln. Das Gute an all diesen Problemen ist, dass sie nach wie vor lösbar sind. Wir können es durchaus schaffen. Wir sind eine enorm kreative Spezies. Dabei droht doppelt Gefahr. Eine besteht darin, dass unsere staatlichen Institutionen geschaffen wurden, um das Erreichte zu sichern, nicht aber, um mitten in der Krise mutig nach vorn zu stürmen, um das Neue zu wagen. Eine Rückkehr zum Status quo aber ist das Einzige, was in solchen Situationen nicht funktioniert, sagen die Erforscher des Chaos. Es verschlimmert die Krise. Die zweite Gefahr liegt darin, dass der Verlust an Kontrolle dem Menschen Angst macht. Die Unsicherheit, in der sich die Welt befindet, verleitet deshalb viel zu oft zu hektischen Reparaturmaßnahmen oder panischen Reflexen. Eine andere Zukunft aber wächst daraus nicht, weiß die Psychologin Iga Friedmann aus vielen therapeutischen Prozessen. Einmal müssen wir es akzeptieren, dass wir uns bedroht fühlen und gar nicht sehr glücklich sind drüber. Das Positive daran ist, dass wir verstehen müssen, dass um zu wachsen, um reifer zu werden, um vielleicht auch um freier zu werden, brauchen wir diesen Wandel. Bei Wandeln ist es so, dass ich weiß, ich muss jetzt etwas leisten, aber ich weiß eigentlich nicht, was das Leben von mir will. Das ist beängstigend, das macht Angst. Die Angst wiederum aktiviert meine Energie, denn ich möchte es ja leisten. Die Angst sagt mir, nun, pass auf, jetzt kommt etwas auf dich zu, wo du nicht genau weißt, was es ist. Also diese Angst ist nicht eine Angst, die mich lähmen will oder sagen will, oh Gott, was geschieht mir nur, sondern sie sagt, du bist jetzt in einer kritischen Situation, du bist in einem gefährlichen Durchgang. Die Angst ist eine Kraft und ein Geheimnis und dass wer keine Angst hat, auch nie einen Übergang geleistet hat. Doch kaum jemand will die Botschaft lesen, Angst und Krise als Chance zu begreifen. Je größer die Starre ist, die jede Weiterentwicklung hindert, desto eher kommt der Wandel mit dem Knüppel. Und so wie es uns im eigenen Leben ergeht, so funktioniert es in der Regel auch im Kollektiv. Politik, Ökonomie und Verwaltung scheinen unfähig, die Chancen zu erkennen, die sich eröffnen, wenn plötzlich Veränderungen und Instabilitäten auftauchen. Sie tun alles, um zum alten Gleichgewicht zurückzukehren. Sie greifen auf das zurück, was sie kennen, und hoffen, dass sie das Rad der Evolution zurückdrehen können. Dabei reproduzieren sie aber nur Vergangenes, mahnt der Soziologe Otto Scharmer, der am Massachusetts Institute of Technology lehrt. Amerikas wohl renommiertester Schmiede für eine neue Ökonomie. Eigentlich sind diese Zukunftsprojektionen häufig genauso uninteressant wie auch das weitere Rumgraben in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nicht mehr, sozusagen, die gibt's nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht. Das Einzige, was wirklich, wirklich ist, ist eigentlich der Augenblick, ist das Jetzt, sozusagen, ist die Gegenwart. Alle Krisen, die wir erleben, sind notwendig für unsere Entwicklung. Vielleicht wäre es ohne Krise gegangen, wenn wir schon vorher eine Kurve gekriegt haben. Aber wenn eine Krise kommt, ist das eigentlich immer die Chance, einen Entwicklungssprung zu machen auf eine Stufe, die uns vorher noch nicht möglich war. Und das Erste ist, dass wir aufhalten, sozusagen unsere Gewohnheiten, also eigentlich mehr vom Gleichen, das Abspulen von alten Gewohnheiten, dass wir damit innehalten und dass wir uns öffnen gegenüber der Situation, mit der wir es zu tun haben. Was aus diesen Worten spricht, ist eine ganz neue Bewertung von Krisen und die Aufforderung, genau hinzuschauen, in welcher Situation wir stecken. Mit Hirn und Herz sich einzulassen auf den Schlamassel, ganz neu zu denken und dann das zu tun, was die Not wendet. Dann entsteht Zukunft. Um das Neue in die Welt zu bringen, so scheint es, braucht es deshalb mehr als Fachwissen, Vernunft und kühle Analyse. Es braucht vor allem auch Gefühl, Herz, Vorstellungskraft, Spiel, Mut und Engagement. Erst wenn wir uns berühren lassen oder gar betroffen sind, entsteht in uns das tiefe Verlangen nach einer anderen Welt, sagt die Inderin Anuradha Mittal, die als Mutter und Aktivistin gegen den Hunger in der Welt kämpft. First of all, it is a very personal, selfish reason. I want a better world for myself. Wir sind uns selbst am nächsten. Ich will eine bessere Welt für mich und für alle Kinder, die ich kenne. Das gibt mir die Kraft zu handeln. Du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber dein kleines Umfeld. Wenn ich meine Welt verändern will, kann ich immer etwas tun. Wir müssen uns vom Verlangen nach einer anderen Zukunft führen lassen. Dabei geht es gar nicht darum, die Zukunft zu planen. Es geht vielmehr um die Achtsamkeit bei unseren alltäglichen Handlungen. Sie sind es, welche die Zukunft bestimmen. Es ist ja nicht nur die Gegenwart der Krise. Das zukünftige Leben unserer Kinder und Enkel ist in Gefahr. Die Zukunftsvision einer nachhaltigen Welt heißt, jetzt etwas dafür zu tun, dann entsteht sie. Dabei reicht es meistens nicht aus, einfach nur guten Willens zu sein und ein paar kreative Ideen zu haben. Der Prozess der Kreativität, so fand die Forschung heraus, hat 5 Phasen. Zuerst muss ein Problem erkannt werden und die Suche nach Lösungen beginnen. Die zweite Phase findet meist im Unbewussten statt, wo jenseits aller Logik das Neue gärt und Wichtiges vom Unwichtigen getrennt wird. Die dritte Phase ist die Einsicht, das Heureka, die Idee. Die vierte Phase ist der mühsame, lange Weg der Umsetzung. In der 5. Phase schließlich braucht es die Akzeptanz der anderen, denn ohne sie bleibt die gefundene Lösung nur ein Hirngespinst. Wenn die Welt verändert werden soll, dann braucht es mehr als nur einen Erfinder, einen Visionär oder Pionier, sagt deshalb der amerikanische Kreativitätsforscher ukrainischer Herkunft Mihaly Csikszentmihalyi. Creativity happens not so much in the head of one person, that what happens in the head. Das meiste von dem, was wir Kreativität nennen, passiert gar nicht im Kopf einer Person. Was dort passiert, ist nur ein Teil der Kreativität. Wenn die Kultur ihre originellen Denker nicht unterstützt, bleibt Kreativität Mangelware. Und was es dafür außerdem braucht, ist ein Umfeld, das aus Leuten besteht, die dann sagen, das müssen wir fördern und zum Bestandteil der Zukunft machen. Also besteht Kreativität aus der Interaktion dieser 3 Faktoren, dem Individuum, der kulturellen Domäne und dem Umfeld. Wenn in der Menschheitsgeschichte Neues konzentriert aufgetreten ist, dann lag das meistens daran, dass die damals existierenden Gesellschaften in der Lage waren, viele neue Ideen aufzunehmen, sie zu integrieren und anzuerkennen. Und jeder diesen Wandel unterstützte. And this meant a dedication of everyone to support these changes. All dies führt die Soziologen und die Kultur- und Zukunftsforscher der Gegenwart zu der Erkenntnis, dass Zukunft nicht in hochgezüchteten Denkfabriken entwickelt wird, auch nicht in Universitäten oder Ministerien und höchst selten in Regierungen und Parlamenten. Sie sind eher mühsam damit beschäftigt, mit den rasenden Veränderungen der Welt Schritt zu halten und neue Gesetze zu formulieren, die meist schon überholt sind, wenn sie in Kraft treten. Wo viel mehr Zukunft entsteht, so stellt sich heraus, ist an den Wurzeln der Gesellschaft. Dort, wo Menschen mit Verhältnissen konfrontiert sind, die sie als untragbar empfinden. Dort, wo neue Ideen aus der Praxis entstehen, um eine akute Not zu wenden. Und wo diese Notwendigkeiten dann auch begeistert aufgenommen werden. Dort, wo sich Engagement in Ehrenamt, Bürgerinitiativen und nachbarschaftlicher Kooperation ausdrückt. Also da, wo man neudeutsch von der Zivilgesellschaft spricht. Sie ist mittlerweile der Brutkasten für andere Zukünfte, sagte Systemforscher Erwin Laszlo. Es gibt sowas wie eine Art Immunsystem von der Gesellschaft. Zivilgesellschaft reagiert am ehesten. Dieses Immunsystem heißt, dass wenn die Gesellschaft bedroht ist, spürt eine Bedrohung, kommt eine Art Stress. Und dieser Stress kann im schlimmsten Fall eine Paralysis hervorrufen. Die Leute sagen, ja, es ist nichts zu tun. Nicht? Oder es kann auch eine Kreativität hervorrufen. Die Leute fragen sich, also, was kann ich tun? Was ist zu tun? Und kann ich etwas dazu beitragen? Und das ist das Positive. Die große Chance gibt es bei der Zivilgesellschaft. Und dort könnte ein Erwachen stattfinden, neue Werte herauskommen, eigentlich ein Bewusstseinswandel stattfinden. Und das ist die größte Hoffnung. Die Natur scheint überaus konservativ zu sein mit Dingen, die gut funktionieren. Fällt ein System jedoch in einen instabilen Krisenzustand, können sich daraus schnell Innovationen entwickeln, die das Gleichgewicht wiederherstellen. Krisen lösen also die nächste Welle der Evolution aus. Und die Zivilgesellschaft, also die Menschen vor Ort, entwickelt meist die Modelle für das Neue. Beispiele dafür gibt es zahllose. Man denke nur aktuell an das absehbare Ende des fossilen Zeitalters, das uns mit der knapper und teurer werdenden Förderung des Rohstoffes Öl bevorsteht. Geht das schwarze Gold aus, dann wird die Mobilität zusammenbrechen, die Versorgung mit Gütern, die Energiewirtschaft. Fraglos eine gigantische Krise. Aber nicht nur, sagt Mary Wynne Ashford, die vor einigen Jahren den Friedensnobelpreis als eine der Ärztinnen gegen den Atomkrieg entgegennahm. Öl ist die Wurzel der allermeisten Krisen in der Welt. Natürlich für den Klimawandel, natürlich für die Umweltverschmutzung. Aber auch das die Meere zerstörende Fischen mit Schleppnetzen geht nur mit großen Mengen an Öl. Chemischer Dünger und Pestizide sind Produkte der Ölindustrie. Hinzu kommen natürlich alle Reststoffe und Umweltverschmutzungen, der Konsummüll, die Meere von Plastik. All das ist ja eine Folge des Öls und seiner fossilen Gesellschaft. Also wird der absehbare Mangel an Öl massive Veränderungen in unserer ganzen Lebensweise zur Folge haben. Viele von ihnen werden uns schwerfallen, aber dem Planeten guttun. Der kollektive Schrecken des Krieges hat einst die Friedensbewegung erschaffen. Die schlimme Erfahrung von Tschernobyl hat das Ende der Atomkraft eingeleitet. Die Versteppung in weiten Teilen Asiens und Afrikas hat überall Initiativen zur Wiederaufforstung hervorgebracht. Die Auswüchse der Globalisierung haben den Mut zum regionalen Wirtschaften wachsen lassen. Und selbst die Finanzkrise, die gigantische Werte vernichtete, hat gleichzeitig Lösungen eröffnet, die vorher kaum denkbar waren. Dazu gehören nicht nur komplementäre Währungssysteme, sondern aus Mangel an verfügbaren Krediten auch Lösungen, die weniger Geld brauchen. Weniger Mammutprojekte, einfachere Technologien, ökologische Landwirtschaft. Und als in New York die Aktienkurse einbrachen, wechselten die Investoren fast unmittelbar auf den Markt sauberer, grüner Unternehmen. Krisen mögen wehtun. Und es wäre mehr als gefährlich, einfach auf sie zu warten und zu glauben, sie würden alle Probleme lösen. Man sollte alles verfügbare Wissen nutzen, um sie zu verhindern. Doch wenn sie da sind, dann gilt es, sie zu nutzen. Denn sie beschleunigen den Wandel, brechen alte Glaubenssätze auf, lenken unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, wecken die Kreativität und fungieren wie ein Motor der Evolution. Und die geschieht nicht irgendwo anders, sondern bei jedem Einzelnen, sagt die Zukunftsforscherin Elisabeth Sartouris. Und deshalb ermutige ich die Leute immer wieder, denkt in den Begriffen und Strukturen einer kooperativen Welt und handelt entsprechend. Tut, was euren Fähigkeiten entspricht und was eure Herzen jubeln lässt. Sucht nach Wegen, diese Qualität einzuweben in das, was im großen Teppich des menschlichen Dramas gebraucht wird. Sagt euch einfach, hier passe ich mit meinen Ideen rein und kann den Wandel in eine bessere Zukunft ein kleines bisschen mitgestalten. Wir werden den kommenden Krisen nicht ausweichen können. Und es wird immer weniger funktionieren, sie schön zu reden oder mit Lösungen von gestern zu bewältigen. Wenn sie auf uns zurollen, da sind sich die Zukunftsforscher einig, dann sollten wir sie nutzen. Man muss noch genug Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, ließ einstmals Friedrich Nietzsche seinen Zarathustra ausrufen. Schon damals war es eine Metapher für den schmerzhaften Weg in eine andere Zukunft. Das aber ist es, was wir brauchen, meint Erwin Laszlo. Zahllose Chaospiloten, die in instabilen Zeiten nicht den Überblick verlieren. Steuerleute, die bei hohem Wellengang am Steuerrad bleiben. Pioniere, die aus purer Not etwas ganz Neues bauen. Denn was wir über Chaos und Krisen wissen, sagt der ungarische Zukunftsforscher, lehrt uns gleichzeitig, dass die Welt voller Chancen für den Wandel steckt. Das, was man in Englisch Empowerment nennt, dass man die Macht hat, der Einzelne hat eine Macht, etwas zu tun. In einem chaotischen System, wie wir heute haben, im wissenschaftlichen Sinne chaotisch, also sehr fein zusammengesetzte Ordnungen, dort haben die kleinsten Veränderungen eine Möglichkeit, sich auszudehnen und das ganze System zu beeinflussen. Also die sogenannten Schmetterlingseffekte. Jeder einzelne Mensch ist ein Schmetterling und hat seine Rolle, hat die Möglichkeit, das System zu beeinflussen. Wir haben alle diese Verantwortung, wir haben die Möglichkeit, die Welt zu beeinflussen.